Xixtur durch das Grab jetzt nach dem Ausspannen versucht Zwienisch der Ruba gerade Pachrapech Abon ein klein wenig Rupspoi zu bringen. Ein fast aussichtsloses Unterfangen, obwohl sich die junge Diplomatentochter als äußerst gelehrig erweist. Man muss einfach auf zu viele Nuancen gleichzeitig achten. Die Ruba-Laute sind auch nur mit viel Übung leidlich nachzuahmen. Deshalb hat selbst Pachara schnell genug. Doch sie hat bereits etwas anderes im Petto. Sie trommelt ihre Bande zusammen und verteilt die Arbeitspläne. Jeder erhält dabei einen eigens für sich. Alle drei inklusive Svino prosten. So viel Stoff. Pachara dagegen findet, dass dies noch viel zu wenig Lernmaterial sei. Glücklicherweise klopft es kurze Zeit darauf an der Tür. Neef Silva steht davor mit vier gelben Helmen in der Hand. Auch er selbst hat einen auf. Also fragt er gespannt, seid ihr bereit für die Tour? Schneller als alle anderen antwortet jemand Bestimmtes. Hallo? Jawohl sehr. Losgespurtet Klasse weg. Führung durch das ganze sofort Hof und Haus. Flink greift er sich einen Helm. Keine Minute später folgt die ganze Kompetenztruppe dem Wärter. Eure Besucherquartiere genauso wie mein Arbeitsplatz befinden sich in der Mitte der Anlage, beginnt er. Im Süden ist der Gefängnistrakt, im Norden sind die Roboter am Werkeln. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns erstmal kurz die Zellen an und danach die Blechkollegen. Um ehrlich zu sein, es gibt Spannenderes als die Gefangenenquartiere. Ja, stimmt das Punkt genau exakt. Gibt der uns Wohlbekannte zum Besten, interessieren mehr mich die Robotergesellen, schaffen Wuseln Valera. Eine Meinung, die auch die anderen teilen. Tief im Süden liegen die isolierten Hochsicherheitszellen. Da sind die Langzeithäftlinge untergebracht. Mensch für immer. Es ist schon grausam. Auch wenn die Mechs pünktlich nach ihnen sehen, sind sie zu 100% isoliert. Die Probleme mit denen lösen sich also recht schnell von allein. Jeder, Svino vielleicht ausgenommen, weiß, wie das gemeint ist. Sie erreichen eine massive Stahltüre. Neef hält seinen kommt davor, sie springt auf und gibt den Blick frei auf einen langen Gang mit weiteren Stahltüren links und rechts. Dahinter müssen also die leichten Insassen ihr Dasein fristen. Ein einzelner Servicebot ist im hinteren Bereich zu erkennen. Er ignoriert die Gäste, starrt stattdessen pflichtbewusst iterativ auf die Servicelichter über den einzelnen Zellen, bereit sein Arbeitsprogramm abzuspulen. Pro, langweilig wie ist das Genzwienisch. Dann wurde er schnell ungeduldig. Rasch, zeigst uns du die, wo ist was los. Bitteschön, richtig danke. Okay, sagt Neef, aber wir nehmen einen anderen weg. Auch die Roboter müssen Strom sparen, wir benutzen das Transportband. Dort angekommen stellen die Kinder verdutzt fest, dass es stillsteht. Neef springt drauf und flitzt sofort los Richtung Norden. Ohne nachzudenken schwingt sich auch Svinenisch mit einem Salto auf das Band, er schreit. Juhulala Flutsch. Sie flitzen durch den Bau. Dort, wo Fenster verbaut sind, sieht man im Westen den gleißenden Ra festgemeißelt am Horizont. Wie ein Halbmond klebt er da. Auf der gegenüberliegenden Seite im Osten ein völlig anderer Anblick. Schwarze Nacht. Nur der ein oder andere Planet des Systems ist klar zu erkennen. Hätte man mehr Zeit, so wäre aufgrund der fehlenden Atmosphäre auch ein Teil der Heimatgalaxis, die Milchstraße, gut zu sehen. Svinene steht wie ein Wellenreiter auf dem Band. Am Ende der Wegstrecke springt er mit einem Rückwärtssalto ab. Kurz darauf sind wieder alle vereint und machen sich unter Neffs Führung auf, weiter nach Norden in den Maschinenpark Vex Nord XA. Neef öffnet eine große Stahltür mit eben dieser Aufschrift. Oha, hier ist mehr los. Svino macht sofort große Augen. Schlurfende Geräusche, Roboter aller Klassen in quirliger Beschäftigung. Mensch machen sich an anderen zu schaffen, wahrscheinlich Reparaturarbeiten. Andere transportieren Gegenstände durch die Hallen. Die nächsten wienern den Boden oder putzen die Fenster. Alles hier scheint geordnet und fleißig. Da die Metallgesellen untereinander in Maschinensprache kommunizieren, ist es recht still in der Industriehalle, bis auf die mechanischen Arbeitsgeräusche. Ja, wie ihr seht, gibt's immer was zu tun für die Leute. auch wenn sie hinten am Triebel längst aussortiert worden sind. Das meiste machen die wirklich selbst. Haben fest verdrahtete, engmaschige Programme. Unsere Viererbande sieht sich gespannt um. Neve fährt fort. Die Intelligenz, der Quotient, pendelt sich recht weit unten ein. Ich würde mal sagen, sie sind so schlau wie ein durchschnittliches Hausschwein. Daraufhin sieht ihn Zwienenisch der stolze Ruber etwas missmutig an. Auch wenn keine Verwandtschaft zu den als Nahrungsmittel dienenden Nutztieren besteht, so war optische Nähe doch sichtbar. Solche Vergleiche mag er deshalb wenig. Neve bemerkt dies, er lenkt ein. Ich hab das verwechselt. Ich wollte sagen, sie sind so intelligent wie das Schoßhündchen einer alten Dame. Ein leises Puh seitens Wienenisch ist zu vernehmen, dann ist er zufrieden, alles ist vergessen. So aber wie versprochen schauen wir uns jetzt mal gemeinsam den neuesten Zugang an. Der befindet sich aus Sicherheitsgründen weiter hinten in unserer Aufenthaltsstation für funktionsgestörte Roboter. Gespannt machen sich alle fünf, Neve inklusive, auf den Weg. Die Spezialzelle ist mit weißem Stoff verkleidet, die Gitterstäbe vor der Tür sind aus durchsichtigem leicht federndem Plastik. In der Ecke kauert ein normaler Exabot ihm auf Modus. MMMH, murmelt Neve. Ich hätte es mir denken können. Wieder mal abgeschaltet. Er zückt seinen Komm, tickelt etwas, ein Kontrolled blinkt hinten, dann springt Exaretzlaff auf und schaut sich verblüfft um. Er sieht sich alle fünf seiner Besucher interessiert an. Beim letzten, Svinenisch, stutzt er. Er ist es, ganz bestimmt, Exalein, da schau her, tanzen, springen. Ruft er. Daraufhin beginnt er einen uns sehr gut bekannten Reigen aufzuführen. Nun ist Svino höchst selbst an der Reihe, den Roboter zu begutachten. Er wedelt abwägend mit den Armen. Ja, ganz gut du das anstellen magst, aber besser immer ist, gibt er zum Besten. Warum ein Roboter überhaupt auf die abstruse Idee kommt, tanzen zu wollen, ist das Letzte, das er dabei hinterfragt. Es ist halt so, basta. Exaretzlaff sieht ihn an, der Roboter kramt seinen Komm hervor und drückt einen Knopf. Galaktik die zweite. Jeder kennt das Gedudel, einschließlich Retzlaff und Neve Silva. Das, was folgt, ist jedoch ein Novum, ein Tanz der Trubar-Maschine. Svinenisch wirbelt wie der Wind vor der Zelle, zuckt erheblich. Drinnen ahmt die Maschine alles gekonnt nach. Sie lernt. Dazu krächzt sie. Juhu, Opla Exalein, klasse Tralalo. Im Gang überschlägt sich der Roboter macht gerade einen Handstand, den Zuschauern verschlägt es die Sprache. Aber auch ein Schmunzeln huscht dem einen oder anderen über das Gesicht. Kurz nach dem Spitzengejohl, da wo es wieder ruhig wird, folgende Ansage seitens Exaretzlaff. Wie Exalein Batterie schwach? Weiter, fortgetanzt wird bis die Schrauben glühen. Er dreht sich noch zweimal, dann fahren seine Gelenke ein, die Maschine begibt sich in den gesicherten Energiespa-Modus. Patjarapekabun tickt Kollege Ruber auf die Schulter. Sie deutet ihm mit zwei ausgestreckten Armen an, dass er nun aufhören kann. Bis zum Verlust der Muttersprache, bis kein Saft mehr drin ist. Der oder das ist wirklich spektakulär. Zeit einen Supplyboot zu holen, Neve beblinzelt seinen Komm. Kurze Zeit darauf ist dieser, ein gewöhnlicher Beta-Mechtek, auch schon zur Stelle, in seinen Armen hält er eine dieser modernen portablen Exa-Energiezells. Neve will gerade die Zelle öffnen, als Patjara dazwischen funkt. Moment noch, bitte. Wir müssen schnell was durchführen, auch wenn's schmerzlich ist. Sie sieht ihren Freund Spezies Ruber eindringlich an, dieser schluckt. Was nun schon ist wieder falsch gemacht? Fragt er angsterfüllt. Die junge Diplomatentochter wiegelt ab. Hör mal, Svino. Es ist besser, wenn du, nur für 5 Minuten, mal um die Ecke gehst. Du könntest dir draußen die Anlage ansehen, vielleicht kommst du ja sogar mit den Wartungsmaschinen in Kontakt. Die freuen sich bestimmt. Außerdem kannst du doch viel lernen. Wenn du hier bleibst, weißt du ja, wie dein neuer Freund hier abgehen wird. Es ist wirklich besser, wenn sein Tanzlehrer diesmal, ich sag es mal vorsichtig, unsichtbar ist. Es gibt bestimmt Schlauere als Wienenisch, dennoch ist er auf seine Art und Weise klug. Er sieht deshalb seine Freundin verständnisvoll an. Oh ja, weiß klar ich, was du meinst, gut. Jasvinenisch draußen geht auf Exkursion, Salernen schön ist. Los also dann. Später bis gleich. Mit diesen wohlgewählten Worten macht er sich auf, raus. Die Zeit ist gekommen, sich um Exaretzlaff zu kümmern. Nev öffnet die Gummizelle. Pflichtbewusst macht sich der Betamechtig sofort an die Arbeit. Er spult sein engmaschiges Programm ab und tauscht die alte Energiezelle Retzlaff S gegen die neue aus. Auftrag ausgeführt, rattert der Servizierbot. Danach macht er sich selbsttätig aus dem Staub, rüber in seine Einsatzhalle. Nev schließt die Tür. Ein paar Kommbefehle später erhebt auch er sich wieder Exaretzlaff, das doppelte Lotchen. Ui, hallo. Sause ist seine Begrüßung, hoch, wer seid ihr alle da vorn dran? Sieh mal Exalein, so viel Besuch. Pachara nimmt das Zepter in die Hand. Hallo, ich bin Pachara Pechabum, das ist Henglei zu Westerburg vom. Sie wird von Retzlaff unterbrochen. Westerburg? Hahaha. Bun, Krach, Pov. Das war was, johlt er. Alle vor der Zelle sehen sich an. Henglei ist entsetzt. Was meinst du damit? Fragt er fassungslos. Die Maschine nimmt ihn nun direkt ins Visier, vorher dreht er sich jedoch erst einmal um die eigene Achse. Huch, ist das schön, wie Westerburg? Ho! Lang ist's her, fast vergessen der Blödsinn. Zu Befehl, Käffchen, wir bringen sie alle um. Nev zieht die Augenbrauen nach oben. Dein Boss? Wer ist denn das? Die Geheimpolizei? Die Typen, die dich hier abgeliefert haben? Retzlaff schwingt seinen Kopf von links nach rechts. Geheimpolizei? Nein, niemals. Wir haben nur uns, Gelexalein, und die neue Freiheit. Selbst Rebellgufschen kann uns mal kreuzweise, juhu. Du warst im Besitz vom Generalmajor? Fragt Nev. Eigentum? Fragt die Maschine, im Gegenteil. Zack, war ich hier. Vorher hat jemand getanzt. Nach seiner Pfeife. Ich glaub, das war, ach was. Neu, alles glänzt. Er ist im Begriff, zu weit abzudriften, deshalb hackt die junge Diplomatentochter nach. Ja, du bist sehr schön. Ein Prachtexemplar. Kannst du uns das nochmal mit den Westerburgs erklären? Wir sind so gespannt. Retzlaff schüttelt sich wie ein Parkinson. Oh, weit viel Schöneres gibt es als die alten Geschichten. Heute tanze ich. Ja, Westerburg soll weg. Warum hab ich vergessen? Geheime Exo Machine City, ein Angriff auf das Pack. Alles das war ausgemachte Sache. Aber jetzt zeig ich euch erstmal meine neuesten Moves. Er dreht Pirouetten wie die Eisläufer und johlt dabei, wir haben Groove. Henglei will genaueres wissen. Jetzt sag mal. Doch Retzlaff ist alles andere als begeistert. Du mega Nervensäge. Knattert er abweisend, keine Fragen mehr. Uns und besonders Exalein platzt der Kragen. Los, tanz lieber mit, Barnause. La la la, woho. Damit begibt sich die Maschine zurück in ihre eigene Welt. Ihr Dasein von der Hand in den Mund, ohne Zukunft oder Plan. Dies macht es unmöglich, jetzt noch ein Bit mehr Information aus ihr herauszukitzeln. Totale Verweigerung wäre die einzige Folge. Mikkel sagt in die Runde, lol, der ist spitze. Zum Glück haben wir alles, was wir brauchen. Rebellgurf plant einen Angriff auf die Pakina mit Hilfe neuer Exa-Einheiten, die auf eurem Mond zusammengeschraubt werden. Sachen gibt's. Meine Herren. Schlimm. Was machen wir denn jetzt? Nev Silva wurde vorhin bei Retzlaffs Ausführungen schon blass, jetzt diese treffende Zusammenfassung seines Neffen bringt ihn zum Schlucken. Hört mal, Kinder. Das hier ist zu heiß für den alten Neff. Ich leg mich auf keinen Fall mit der Obrigkeit an. Kein Stabenswörtchen werd ich verraten, obwohl meine Karriere damit gesichert wäre. Quatsch, aber mal ganz im Ernst. Ich hab einen guten Job in diesem Irrenhaus. Ich halt mich raus. Du, kleiner Westerburg, ja, ich könnte verstehen, Henlei, wenn du, naja. Vielleicht. Klar und deutlich antwortet der junge Prinz. Kein vielleicht. Bestimmt. Ich gehe rüber, basta. Wenn ich nur wüsste wie. Blöder Raumdummel. Seine Laune ist auf dem Tiefpunkt, die Verzweiflung riesengroß. Wer oder was kann nun noch helfen? Nur ein Wunder,